Shadows of Mine. Und jetzt möchte ich, dass ihr das Lied alle mitsingt. Ihr kennt alle den Text. Come on! Die letzte Gedanken.